Der Türmer, der schaut zum Mitten der Nacht hinab auf die Gräber in Lage. Der Mond, der hat alles ins Helle gebracht. Der Kirchhof, er liegt wie am Tage. Da regt sich ein Grab und ein anderes dann. Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann. In weißen und schleppenden Hemden. Das reckt nun, es will sich ergetzen sogleich, die Knöchel zur Runde, zum Kranze. So arm und so jung und so alt und so reich, doch hindern die Schleppen am Tanze. Und weil ihr die Scham nun nicht weiter gebeut, sie schütteln sich alle, da liegen zerstreut die Hemdelein über den Hügel. Sich der Schenkel, nun wackelt das Bein. Wir werden, da gibt es Vertrackte. Da klippert's und klappert's mitunter hinein, als schlüg man die Hölzer zu Takte. Das kommt nun dem Türmer so lächerlich vor, da raut ihm der Schalk, der Versucher ins Ohr. Geh, hole dir einen der Laken. Getan wie gedacht, und er flüchtet sich schnell nun hinter geheiligte Türen. Der Mond tut noch immer erscheinen zu hell, zum Tanz, den sie schauderlich führen. Doch endlich verlieren sich dieser und der, schleicht eins nach dem anderen gekleidet einher, und husch ist es unter dem Rasen. Nur einer, der tritt nicht, und stolpert zuletzt und tappet und grabst nach den Griften. Doch hat kein Geselle so schwer ihn verletzt, er wittert das Tuch in den Lüften. Er rüttelt die Tontür, sie schlägt ihn zurück, geziert und gesegnet im Türmer zum Glück. Sie blinkt von metallenen Kreuzen. Das Hemd muss er haben, da rastet er nicht, da gilt auch kein langes Besinnen. Den gotischen Zierat, da greift nun der Wicht und klettert von Zinne zu Zinnen. Nun ist um den Armen den Türmer getan, es ruckt sich von Schnörkel zu Schnörkel ihn an, langbeinige Spinnen vergleichbar. Der Türmer erbleichet, der Türmer erbebt, gern gäbe ihm wieder den Laken. Da hängt, jetzt hat am längsten gelebt, in Zipfel ein eiserner Zacken. Schon drüben der Mond sich verschwindenden Scheint, die Glocke sie donnert ein mächtiges Eins. Und unten zerschellt das Gerippe.